Blue Jeans on. Hier ist Guten Morgen Deutschland, 6:06. Hurra! Da freuen wir uns auf Ihr Morgen ist da. Ich kann Ihnen ein paar Schlagzeilen sagen, die wir heute nicht bringen werden. Zum Beispiel gesamtdeutscher Skat, Ramsch, ist uninteressant. Drosselrand, Vogelklinik, tot, ist auch nicht so das Wahre. Wird doch das. Oder Unfall verschlafen. Wer war das? Christoph, bist du das gewesen? Morgen, Hoffi. Okay, was wir auch nicht senden können, ist Asyl für Bimbom. Aber was wir machen, ist die beste Musik. Hier sind Mike and the Mechanics, Titel heißt The Living Years. Generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can hear as well as you hear. It's too late. It's too late. When we die. Oh, when we die. To admit we tell him all the things I had

sterbt, dann stirbt nur ein Teil von mir. Und stirbst du, bleibt deine Liebe hier. Und wenn ich wein, dann weint nur ein Teil von mir. Und der andere lacht mit dir. Viertel nach sechs und guten Morgen Deutschland. Bernhard Langer ist reich. Und das nur, weil er mit kleinen weißen Bällen rumspielt. Bernhard Langer ist nämlich Golfprofi, das wissen Sie alle. Und der Anhausener hat auf der Geldrangliste in der europäischen PGA Tour weiterhin den 5. Platz. Und zwar mit 538.817 Dollar liegt der Schwabe knapp hinter dem Nordiren Roman Rafferty. Der verdient etwas weniger. Krösus der European Tour bleibt der Waliser Ian Woosnam. Mit 939.625 Dollar. Golf spielen müsste man können. Das Einzige, was die Golfer nicht mögen, das sind Eisen im Feuer. Das dürfte ihnen klar sein. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line. Yeah. der Soccer Dance und Charles DeLuis. Auch auf der Löwenverleihung ist er gewesen und hat seinen Soccer Dance vorgeführt. Jochen meinte, es wäre Lambada von hinten gewesen. Übrigens, ich muss Ihnen was erzählen. Hier auf dem Gang läuft ein neuer Typ rum. Ich glaube, wir haben einen neuen Kollegen, neuen Praktikanten, aber der stellt sich selbst vor. RTL, der springende Punkt. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich weiß schon, was Sie denken. Meine Stimme ist eine Zumutung am Morgen. Aber das ist doch Quatsch. Ich habe eine tolle Stimme. Sie sind nur schlecht drauf. Das ist doch der springende Punkt. Huck Coburg Versicherungsgruppe. Mit dir fahren Sie gut. In jeder Versicherung. 6:21 Uhr. Die besten Classic Hits. My friends, please hear me do. I've got a message just for you. RTL, guten Morgen, Deutschland. Schalt ein. Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und der Rest der Welt. RTL, die beste Musik. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità. Di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Come un sorriso. Albano und Romina Bauern, Felicità. Wissen Sie, was ein hartes Schicksal ist, um 6.27 Uhr aufstehen zu müssen? Aber es macht etwas mehr Spaß mit RTL und Guten Morgen Deutschland. Aktuell das Wetter. Auch heute wird es wieder sonnig. Bei Vormittagstemperaturen zwischen 7 und 10 Grad bleibt es allerdings recht kühl dabei. Im Laufe des Tages wird es bis zu 15 Grad warm. Es bleibt den ganzen Tag übrigens so das Wetter, nämlich sonnig. Im Taunus, in der Eifel und im Schwarzwald ist mit Windböen zu rechnen. Die Werte um 6 Uhr. Luxemburg 1 Grad, Düsseldorf 6 Grad, Köln 4 Grad, Saarbrücken 2, Trier 4 Grad, überall klarer Himmel. RTL Schlagzeilen. Hoffnung für deutsche Geiseln in Irak. Willy Brandt traf sich mit dem irakischen Botschafter in Bonn. Die PDS kann nicht mehr abheben. Die Treuhandanstalt als Kontrollorgan der alten DDR-Parteivermögen hat alle Auslandskonten gesperrt. Sowjetische Bergarbeiter untergraben Gorbatschows Wirtschaftspolitik. Die Kumpel sind auf Jelzin-Kurs. Und Sport. Gegen Sofia wollen die Bayern schon im Hinspiel alles klar machen. Mehr dazu um 7 in den Themen am Morgen. RTL Klatsch. Mit Iris Domakowski und Gabi Liesenfeld. Rubbeln ohne Ende. Frank Elstner hat auch 1991 noch sechsmal die Nase vorn. Gestern gab es Gerüchte, der Showmaster wolle und müsse aufhören. Ein Grund dafür, die Post wollte ihren Vertrag mit dem ZDF kündigen. Sie verschickt immerhin Millionen von Spielkarten an die einzelnen Haushalte. Und dabei gab es nicht nur einmal Pannen. Die letzte: Die Bürger in der ehemaligen DDR sind beim Spielen nicht berücksichtigt worden. Über die Einzelheiten eines neuen Ruppelspiels denken die Fernsehmacher derzeit angestrengt nach. Auf jeden Fall bleibt Elstner, ob mit Rubbeln oder ohne. Messner abgestürzt. Superbergsteiger Reinhold Messner hat im Rechtsstreit gegen die Stadt München den Kürzeren gezogen. Mount Everest-Bezwinger und Yeti-Sucher Messner wollte eine Grundsteuerbegünstigung in Höhe von 2.651 Mark, hatte Pech damit und muss nur noch die Kosten des Verfahrens tragen. Das war RTL Aktuell, es ist Sektion 32. Mexiko. Mexico. Les Humphreys Singles und Mexico. Hören Sie, wieso halten Sie nicht einfach den Mund? Okay, ich mach Musik. Wieder zurück. Der lange Flug endlich vorbei. Bis zu dir, dann ist es soweit, soweit. Am Horizont ist die Stadt nun schon zu sehen, die Sonne fängt an aufzugehen. Ich hätte nie gedacht, dass mich sowas traurig macht, wie ein Piano in der Nacht. Wir sind lang nicht am Ende, wir zwei. er das Piano in der Nacht? Oder auch wieder morgen? Was ist Ihnen lieber um 20 vor 7 bei RTL? Musik mit Gefühl, RTL. Viertel vor 7, 6.44 Uhr. Guten Morgen, Deutschland und guten Morgen, liebe Schüler. Für euch habe ich eine verdammt gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Es gibt heute schulfrei. Freut euch, die Lehrer streiken. Und jetzt die schlechte. Es ist aber nicht in Deutschland, Edgepatch, sondern im belgischen Landesteil Wallonie. Die Pauker dort verlangen mehr Geld. Und was lernen wir daraus? Dass eure Lehrer offensichtlich genug Geld verdienen, ha? Huh? Sagen die Uhrzeit im Radio 6.48 Uhr. glaube nicht, dass Sie eins brauchen. Nein, ich bin ziemlich sicher, Sie brauchen kein Mikrofonradio. Wenn doch, dann sollten Sie jetzt zuhören, denn es geht um ein kleines Spielchen. Ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor. Sie sagen mir, wie heißt Titel und Interpret. Na, wie ist es? 00352 1331. Wie heißt Titel und Interpret von diesem Plattenanfang? Der RTL Viererpack. Und wir spielen den RTL Schnipsel um 6.53 Uhr. Am Telefon ist Siegfried Hoffmann aus Lüdenscheid. Guten Morgen, Siegfried. Hallo. Ist er dran? Ja, es ist... Funktioniert hier wieder nicht. Gut, Siegfried, aber in jedem Fall, die Lösung stimmt. Wir haben es also eben am Telefon gehört. Warum kann ich denn mit dem Siegfried nicht sprechen? Siegfried? Ja, ich bin dran. Jetzt habe ich den entscheidenden Knopf gefunden, Siegfried. Ja, super, morgen, hallo. Guten Morgen, Siegfried. Was hat man denn da eingespielt? Neil Diamond und Sweet Caroline. Das ist genau richtig. Dafür gibt es ein Mikrofonradio, Siegfried. Ja, super. Alles klar, schönen Tag noch in Lüdenscheid. Gleichfalls. Wann geht's zur Arbeit? Jetzt direkt? Ja, direkt. Ich warte eigentlich drauf, dass ich dran bin und jetzt bin ich los. Alles klar. Tschüss, Siegfried. Danke, tschüss. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's true. Sweet Caroline, good times never seem so good. Sweet Caroline, I believe. RTL, das Wunschtelefon. Mein Name ist Marina Busch aus Donsides und höre RTL auf UKW. Mein Wunsch ist von Phil Collins, Do You Remember? Remember. Vielen Dank, tschüss. I want genau dieses sind wir Ihnen schuldig geblieben. Auf Ihr Morgen. Größte Penner um 10 nach 7. Sonnig wird es auch heute. Bei Vormittagstemperaturen zwischen 7 und 10 Grad bleibt es recht kühl. Im Laufe des Tages wird es bis zu 15 Grad warm. Im Taunus, in der Eifel und im Schwarzwald ist mit Windböen zu rechnen. Eine Wiedervereinigung, diesmal von Mutter und Kind. Um 12 nach 7. RTL, Guten Morgen Deutschland. Es darf wieder angenabelt werden, oder wie soll man das verstehen? Hier ist zufällig Peter Cornelius. Zwar zu Weg, den man ohne es zu wissen ein ganzes Leben lang geht. Oder ist es alles Zufall, dann ist mir aber klar, dass der Zufall dich zu treffen ein guter Zufall war. Minuten nach sieben. Guten Morgen, Deutschland. Abteilung Übersinnliches. In der Schweiz hat eine Frau in Hypnose mehrmals zwei Verstorbene zitiert. Ein Veranstalter von spiritistischen Sitzungen hat das Ganze aufgezeichnet und damit Werbung für seine Kurse betrieben. Und das wurde dem Mann jetzt von einem Gericht untersagt. Denn, und dieses Urteil muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch Äußerungen aus dem Jenseits sind urheberrechtlich geschützt. Oh je, da kommt wohl eher eine Stimme aus dem Diesseits und von der kann uns leider keiner schützen. Ja, guten Morgen, Freunde, hier spricht euer Adi Brodschinski aus. The Sweetest Feeling ist mit Sicherheit um 20 nach 7, guten Morgen, Deutschland, zu hören. In wenigen Minuten gibt's bei uns Harry Webb. Und wer das ist, sage ich Ihnen gleich. Shell, ein Motor des Fortschritts. Versprochen ist versprochen. Harry Webb ist Cliff Richards. RTL aktuell das Wetter. Sonnig und trocken, so gibt sich das Wetter heute. Es bleibt jedoch kühl bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Die Werte um 7.30 Uhr. Luxemburg 1, Saarbrücken 2, Trier 3 und Koblenz 4 Grad. Die Schlagzeilen mit Peter Escher. Milliardenbeträge versickerten in SED-Geheimkassen. Die Transitpauschale wurde jahrzehntelang zweckentfremdet. Deutsche Geiseln am Golf dürfen hoffen, Willy Brandt sprach mit dem irakischen Botschafter in Bonn. Und Rauschgift ist Kraftfutter für AIDS-Viren. Amerikanische Wissenschaftler legten Forschungsergebnisse vor. Mehr dazu um 8 in den Nachrichten. Jetzt der Verkehrsservice mit Christoph Lemmer. Staus gibt's in Nordrhein-Westfalen. A1 von Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln-Nord und Kreuz Leverkusen 7 Kilometer. A4 von Aachen in Richtung Köln zwischen Düren und Kerpen 4 Kilometer Stau. Und A46 von Neuss Richtung Heinsberg zwischen Neuss-Holzheim und Grevenbroich-Kapellen 2 Kilometer Stau. In Rheinland-Pfalz staut sich's ebenfalls auf der A61 von Köln Richtung Koblenz zwischen Niederzissen und Wehr 2 Kilometer zur Zeit. Und nochmal die A61 von Koblenz Richtung Köln zwischen Sinzig und Bad Neuenahr, Ahrweiler 5 Kilometer Stau. Das war RTL aktuell, es ist 7.31 Uhr. Now Wunderbar, die wunderbare Welt der Tiere. Sag mal, Theo, kannst du Tierstimmen imitieren? Tierstimmen? Nee. Zum Beispiel einen Esel. Ein Esel? Ist toll, nicht? Oder zum Beispiel einen Hund, wie er bellt. Ein Hund? Und es ist wunderbar, wenn man das nachempfindet. Oder zum Beispiel das fröhliche Krähen eines Hahns, der morgens die Menschen weckt. Kannst du den auch? Hm? Ist ja sagenhaft. Aber sag mal, Klaus, kannst du eigentlich auch einen Offi nachmachen? Einen Offi? Offi. Unnachahmlich. Und nur bei RTL. wo du so viele andere haben kannst. Ist er nicht nur ein Zeitvertreib für dich? Ich hab nur einen Mann. Lässt du ihn gehen irgendwann? So wär er doch verloren. Vor acht. Heute wird der berühmteste Fußballer aller Zeiten 50. Hätten Sie gedacht, dass Franz Beckenbauer schon so alt ist? Nein, es ist natürlich nicht Franz Beckenbauer. Gemeint ist Pelé, der Brasilianer, der das Kicken am Strand von Sao Paulo gelernt hat. Dreimal wurde er Weltmeister und in jedem seiner weit über 1000 Spiele erzielte er durchschnittlich ein Tor. Pelé hat es geschafft. Ihm stehen alle Türen offen. Er fährt teure Autos aus Stuttgart und hat ausschließlich weiße Freundinnen. Schwarze Haut und gesellschaftliche Anerkennung sind in Brasilien Gegensätze. Pelé ist die berühmte Ausnahme von der Regel. 1281 Tore muss er dafür schießen. Klaus Huber aus Rio für RTL. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In a dim corner at a place outside of town. Tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers. Hey. Ja? We meet. Hallo. Henry Brinker ist im Studio. Hallo, Henry. Hallo. Was gibt's? Hey. Du, mit der Fußballmeldung, mit dem Pelé, da ist mir was aufgefallen. Ja? Ich meine, du bist ja bescheiden, aber eigentlich der beste Fußballer bist ja du. Ach, das freut mich aber, Henry, ehrlich. Weil beim Fußball kommt es nämlich auf Tore an. Und ja, der größte Tor bei RTL... Das bin ich. Vielen Dank, Henry. Vielen Dank. Das einzige Hewlett-Packard-Systemhaus im Saarland. Sie finden uns in Schmelz. Telefon 87087. Ein Plattenwunsch von Adi Brodzinski in Guten Morgen Deutschland um 10 vor 8. Eric Clapton und Lay Down Sally. Falls es eine Sally zuhört, nicht mehr hinlegen, ist Zeit zum Aufstehen. Werner B. ist Staubsaugersurfer. RTL Lifestyle. Täglich neue Trends. Von Montag bis Freitag. Von 12 bis 15 Uhr. Thank you. cuts both ways. Our love is like a knife that cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, you'd be a fool, haven't we already broken every cuts both ways. We're in too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken it cuts both ways. Werbesong aus Solingen. It cuts both ways. Es schneidet zweifach. Stefan auf die Rosti. Happy just being around together, man. This little girl is fine. Oh, this little girl is fine. Yeah, this little girl is fine. RTL, das Wunschtelefon. Guten Tag, ich heiße Gisela Vollek hier. Ich wohne in Schwalmtal und wir empfangen RTL über Mittelwelle. Ich wünsche mir den Titel von Cindy O'Connor, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Charakter sonnig und trocken, so gibt sich das Wetter. Heute, es bleibt jedoch kühl, bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Guten Morgen, Deutschland! Guten Morgen, Deutschland! Guten Morgen, guten Morgen! Alles, was sie will, sie sitzt am längeren Hebel. gesagt, ich glaub, ich liebe dich. Hab mich entdeckt und erlebt, setzt ihren Fuß auf mich. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Sie sitzt am längeren Hebel. Mein Herz hat Boden neben, wenn sie mich vergisst. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Ich kann mich nicht belügen. Genieß in tiefen Zügen, wenn sie bei mir ist. Ich kann mich nicht beherrschen und ich will's auch nicht probieren. Ich möchte diesen steilen Krieg mit fliegenden Fahnen, mit Haut und Haar, wie ein Mann verlieren. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Sie sitzt am längeren Hebel. Mein Herz auf Boden nehmen, wenn sie mich vergisst. Alles, was sie will, ich geb ihr alles, was sie will. Ich kann mich nicht belügen. Genießen tiefe Züge, wenn sie bei mir ist. Alles, was sie will. Alles, was sie will, ist seine Uhrzeit von Offi in Guten Morgen Deutschland. 9:09 im RTL Aktuell Klatsch haben wir es heute früh schon berichtet. Reinhold Messner ist gescheitert bei dem Versuch von der Stadt München, eine Steuervergünstigung zu bekommen. Es gibt halt Gebiete, da kennt sich Messner besser aus als im Steuerrecht. Es geschah im Himalaya. Ha! Ich bin Yeti! Wer bist du? Huha! Ich bin auch Yeti! Ha! Ich hab Reinhold Messner gesehen! Huha! Ach was! Gibt's den wirklich? Ha! Just tumbles down. How you hunger for Viertel nach acht, Say a Little Prayer. Es gibt einen, der weiß einfach alles über Helmut Kohl und Oscar Lafontaine. Sein Name Alexander Dorn. Aus seinem unglaublichen Wissen hat Alexander Dorn nun beiden Politikern ein Quizbuch gewidmet. Wenn Sie auch gerne eines dieser beiden Bücher haben möchten, dann hören Sie zu und raten Sie mit. Es spricht Alexander Dorn, der Autor selbst. Welche besondere Freude bereitete Oscar Lafontaine als Oberbürgermeister der Saarbrücker Bevölkerung? A. Er lud 100 zufällig ausgewählte Saarbrücker zu einem Festmahl mit 5 Gängen ein. B. Er versprach seinen ganzen Einfluss dafür geltend zu machen, dass der erste FC Saarbrücken wieder in die erste Bundesliga aufsteigt. C. Er ließ in sämtlichen öffentlichen Toiletten Musikanlagen installieren, die zur Untermalung die Wassermusik von Händel spielen. D. Er orderte von einem französischen Unternehmen supermoderne Toilettenhäuschen mit parfümierter Spülung. Also A, B, C oder D. Welches ist die richtige Lösung? Rufen Sie jetzt an unter 00352 13 31 und geben Sie Ihren Tipp ab. Wir hatten ein kleines Spielchen gemacht und Ihnen eine Frage gestellt. Die Antwort weiß Manett. Charles, guten Morgen. Guten Morgen. Manett, was ist denn die richtige Antwort? Ich glaube, es ist D. Es ist D, richtig. Es waren die Toilettenhäuschen, die modernen Toilettenhäuschen, richtig. Es gibt ein Buch von Alexander Dorn, ein Quizbuch über Helmut Kohl und Oscar Lafontaine. Herzlichen Glückwunsch, Manett. Tschüss. 1959. Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfee es sang. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn wer junge Liebe kennt, weiß, wie schnell ein Herz verbrennt. Oh, bleib bei mir, Diana. Ich war 18 Jahre kaum, sah Dianas Bild im Traum, träumte da ich so allein. Könnte sie doch wirklich sein? Träumte von mir fast ein Jahr, weil sie schön wie Mutter war. Oh, bleib, bleib bei mir, Diana. Ich frag Wolken, ich frag Bäume, ob ich wache oder träume. Ruf nach ihr. Komm zu mir, ob sie wohl mein Rufen hört, meine Sehnsucht je erfährt. Denn so ist es ja im Leben oft, dass man sich das große Glück erhofft. Drum, wenn es ein Traumbild macht, dass das Glück mir im Leben lacht, ja, nach 8. Guten Morgen, Deutschland. Hier ist Dolly Parton. Titel heißt Working 9 to 5. Arbeiten von 9 bis 5. Das kann ja jedem mal passieren. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Looking out to provide, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in his wallet. 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. Uhr 22, guten Morgen Deutschland. Was glauben Sie, wer demnächst an katholischen Priesterseminaren teilnehmen darf? Hm? Frauen, Weibsvolk. Und wieso dieses Einlenken der Kirche? Wegen der psychologischen und gefühlsmäßigen Unreife vieler Priesteramtskandidaten. Diese Herren sollen jetzt eine mehr und mehr wahrhaftige Beziehung zu den Frauen aufbauen. Die Damen selbst dürfen zwar immer noch nicht Priester werden, können aber in den Seminaren zur psychischen Reife der Herren beitragen. Das ist Kirchensprache. Und was Sie jetzt denken, das ist schmutzig. Everybody knows the way. Hey, the message. Arthur Baker und The Message is Love, die Nachricht ist Liebe. Da fällt es mir gerade ein, in knapp 3 Minuten gibt's RTL aktuell bei uns. RTL, die Top Oldies. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine like sparkling wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your yes, heart to anyone. Oh, but yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on dance. Till the night is gone dance. And it's time to you go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, you can, can he take you, you home? Dance. You must tell him you no. Dance. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. RTL aktuell das Wetter. Bis auf 9 Grad steigen die Werte heute Morgen. Bei vereinzelten Windböen bleibt es den ganzen Tag über sonnig und trocken. Die Temperaturen in den Städten Köln 3, Luxemburg 2, Düsseldorf 6, Trier 4 und Saarbrücken 2 Grad. Überall scheint die Sonne. RTL Schlagzeilen. Deutsche Juden fordern harte Linie gegen Neonazis. Anlass sind Ausschreitungen am Wochenende in Dresden. Israel bekommt 700 Millionen von den USA für neue Waffen. Let's go West heißt weiter die Devise für Bewohner der ehemaligen DDR. Seit März kamen über 200.000 Erwachsene nach Westdeutschland und Lateinamerika im Lottofieber. Der Hauptgewinn beim neuen Gewinnspiel liegt bei 150 Millionen Mark. Das RTL Reisewetter, ein Service von Qnat, der Kreuzfahrtreederei. In Deutschland bleibt das Wetter toll. Stahlblauer, klarer Himmel, saubere Luft und kalt ist es dabei. Die Sonne lässt die Temperaturen bis zum Nachmittag bis 15 Grad steigen. Ähnlich ist es auch anderswo in Europa. England, Sonnenschein, Höchsttemperatur 16 Grad. Exakt dasselbe auch in Frankreich. Etwas kühler ist es in Österreich, 10 Grad Spitze, ebenfalls klarer Himmel. Wahrhaft frühlingshaft heute in Italien, Temperaturen bis 24 Grad und natürlich Sonne. Keine Empfehlung für Kurzentschlossene ist Mallorca, heute Gewitter und 20 Grad. Über Griechenland ist es bedeckt und stark windig, 22 Grad Höchsttemperatur. Sommerwetter dagegen in Nordafrika. Tunis hat heute Sonne pur und 27 Grad. Der aktuelle Tipp. San Juan, 30 Grad etc. 14 Tage Karibik pur mit der Qnat Countess. Sonne, blauer Himmel, weiße Strände und 11 verschiedene Inseln schon ab D-Mark 3.990 inklusive Flüge. Fragen Sie Ihr Reisebüro. Das RTL Reisewetter, ein Service von Qnat, der Kreuzfahrtreederei. Just friends, 'cause I miss you, baby. Yummy, yummy, yummy, der Ohio Express, RTL, die beste Musik. Come along,

5 vor 9, das war's von Guten Morgen Deutschland. Gleich geht's weiter. Beim Jochen können Sie eine Reise gewinnen, wie jeden Tag bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören, hat mich gefreut. Vielleicht hören wir uns morgen wieder zur gleichen Zeit. Bis dann, tschüss. Verdammt, ich lieb dich, mein RTL. Verdammt, ich brauch dich, mein RTL. Verdammt, ich will dich, mein RTL. Ich will dich immer hören. RTL, das Wunschtelefon. Hi, hier ist Andrea. Ich wünsche mir den Titel Ritmo de la Noche von Chocolate für meinen Mann Thomas. Und ich wünsche ihm also alles Gute.